Was ist Arbeit? Was für eine blöde Frage, weiß doch jeder, oder? Was Arbeit ist. Wie kann man die Frage überhaupt stellen? Also das hier ist Gabler Wirtschaftslexikon, so das führende Lexikon in der Volkswirtschaftslehre. Arbeit ist die zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit. Also ziemlich umfassend, ne? Bleibt da noch viel außerdem? Aber das weiß nicht nur das Gabler Wirtschaftslexikon und die Volkswirtschaftsprofessoren, sondern das weiß auch so das Allgemeine. Das Alltagsbewusstsein unterscheidet sich da gar nicht, das ist jetzt so aus Wikipedia. Arbeit sind alle Prozesse der bewussten, schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Bleibt irgendwie nicht mehr viel übrig, ne? Vielleicht, was nicht Arbeit ist, vielleicht Schlafen noch oder sowas. Also irgendwie die Vorstellung, dass Arbeit sowas wie Menschsein, also so wie wir alle atmen müssen und trinken müssen, so müssen wir halt arbeiten, das ist irgendwie, das ist was ganz Natürliches. Das ist so die herrschende Vorstellung. Und diese herrschende Vorstellung möchte ich hinterfragen. Und zunächst mal mit einem kleinen Blick in die Geschichte. Da wird sich sehr schnell zeigen, dass die gegenwärtig herrschende Vorstellung von Arbeit und die nachgerade religiöse Verehrung von Arbeit menschheitsgeschichtlich eine ganz große Ausnahmesituation ist, denn in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte war dem überhaupt nicht so, sondern gab es vollkommen andere Vorstellungen zum Thema Arbeit. Zunächst mal, wenn wir uns rein das Wort mal angucken, wo kommt das Wort eigentlich her und in verschiedenen Sprachen, dann müsste einem das schon mal ein bisschen zu denken geben. Also altgriechisch ponein, arbeiten, kommt von Ponos, Mühe und Last. Oder das im alten Volkslatein war das Verb tripalare, das stand für quälen, pfählen. Und aus diesem Verb tripalare kommt das französische travail, das spanische trabajo, quälen, pfählen. Germanisch arba, arba ist der Knecht, germanisch. Russisch Rabota, die Arbeit, kommt von Rab, der Sklave. Man könnte das noch viel weiter fortsetzen, man sieht aber schon, die Wortherkunft Arbeit ist irgendwie in allen möglichen Sprachen außerordentlich unsympathisch. Also das gibt ja vielleicht schon mal zu denken. Und wenn es gibt einige empfehlenswerte Literatur, ich will eines empfehlen von Hans Frambach, Arbeit im ökonomischen Denken zum Wandel des Arbeitsverständnisses von der Antike bis zur Gegenwart. Ich beziehe mich in den folgenden Beispielen unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch auf diese Untersuchung. Fangen wir in der frühen Antike an, also da, wo es die ersten schriftlichen Überlieferungen gibt, so ungefähr 800 vor. Da wird man, jetzt gerade bei Leuten wie Homer, Hesiod, sehen, dass das wirklich erstrebenswerte Ziel im Leben der Müßiggang ist. Das ist das Höchste, das man erreichen können sollte. Und ganz im Gegensatz zu unserem Verständnis von der Antike ist in der sozialen Hierarchie nicht der Sklave ganz unten, sondern es gibt noch jemand, der in der sozialen Hierarchie unter dem Sklaven noch steht. Und das ist der Tagelöhner. Weil der Sklave ist immerhin noch Teil des Haushalts. Oikos, daher auch die Ökonomie dann. Der Haushalt. Er ist Teil des Haushalts und in all seinem Sklavensein ist er trotzdem immer noch irgendwie seine Existenz gesichert. Aber der Tagelöhner, dessen Existenz ist überhaupt nicht gesichert. Der ist zwar niemandes Eigentum, aber er hat auch selbst überhaupt kein Eigentum und ist gezwungen, seine Dienste zu verkaufen, um sich am Leben zu halten. Und der Tagelöhner genießt die größte Verachtung im herrschenden Bewusstsein in der Antike, weil der Tagelöhner, der steht für den Zwang zur Beschaffung des Lebensunterhalts. Und das wird im herrschenden Bewusstsein der Antike am entschiedensten verachtet. Mehr noch als das Sklavendasein. Also man sieht schon da, dass so eine moderne Vorstellung wie Hauptsache Arbeit und so irgendwie nicht so en vogue war. Xenophon, der so ein bisschen näher die Arbeit dann untersucht, schreibt zum Beispiel: Denn gerade die sogenannten handwerklichen Berufe sind verrufen und werden aus gutem Grund in den Städten besonders verachtet. Sie schädigen nämlich die Körper der Arbeiter und Aufseher, indem sie diese zwingen, zu sitzen und unter einem Dach zu arbeiten. Manche nötigen sie sogar dazu, den ganzen Tag vor dem Feuer zuzubringen. Auch gewähren sie sogenannten handwerklichen Berufen die geringste freie Zeit, sich noch um Freunde oder die Stadt zu kümmern. Na, liest sich fast wie so ein Bericht der IG Metall über bestimmte Arbeitsbedingungen heute. Also es ist eine ziemlich unsympathische Sache, dieses Handwerk. Nicht nur, weil es gesundheitsschädlich ist, sondern auch, weil es, wie im letzten Satz besonders betont, kaum noch freie Zeit lässt, um sich, um Freunde oder die Stadt, also die Polis, man würde heute eher sagen die Gesellschaft, um sich die Freunde und das gesellschaftliche Leben zu kümmern. Aristoteles: Die Tugend ist immer das Größte, was der Mensch zu erstreben habe. Und die Tugend des Bürgers ist nicht jedem und auch nicht dem, der bloß ein freier Mann ist, zuzuschreiben, sondern nur denen, die von dem Erwerb des notwendigen Lebensunterhalts befreit sind. Denn unmöglich kann, wer das Leben eines Banausen oder Tagelöhners führt, sich in den Werken der Tugend üben. Und dass in der am besten verwalteten Stadt, heute wird man sagen Gesellschaft, deren Bürger gerecht sind, diese weder das Leben von Handwerkern noch von Kaufleuten führen dürfen. Denn ein solches Leben ist unedel und widerspricht der Tugend. So, jetzt waren das, wie auch im Einladungstext zu dem Vortrag steht, nun waren das einige wenige hochprivilegierte Männer, die das Glück hatten, dass es jede Menge Frauen und Sklaven gab, die ihnen ermöglicht haben, zu philosophieren und sozusagen darüber zu stehen. Also es geht jetzt nicht darum, zu sagen, das wäre ja Irrsinn, in diesen antiken Gesellschaften gab es nicht Arbeit, Mühe, Lohn und Blag. Aber entscheidend ist hier, was war der herrschende gesellschaftliche Diskurs? Wurde der Zwang zur Arbeit verherrlicht, als Naturgesetzlichkeit angesehen? Oder war der Diskurs, nein, ein wirklich menschliches Dasein heißt nicht arbeiten müssen? Und das ist was vollkommen anderes als das, was sich dann später entwickelt hat und das, wo wir heute leben. Deswegen ist der Blick so wichtig. Also in der Antike war das herrschende Bewusstsein, entweder man ist ein freies und soziales Wesen oder man muss arbeiten. Und diese Frage, die Folie wird öfter noch auftauchen im Laufe des Vortrags, diese drei Fragen wurden in der Antike klar beantworten. Beantwortet. Empfinden wir die Arbeit als Zwang? Ja. Finden wir uns damit ab? Nein. Suchen wir einen Weg in die Freiheit? Ja, zumindest einige haben geträumt. Und da gibt es eine interessante Stelle beim Aristoteles in seiner Politik, 2500 Jahre jetzt her. Die kommt später, da komme ich nochmal drauf zurück. Da spinnt er ein bisschen, da fängt er an zu träumen. Oder er malt so eine Utopie und denkt sich mal, wie es denn eigentlich sein könnte. Denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff von selber webte, das ist der Teil im Webstuhl, den man hin und her bewegen muss, und der Zitterschlägel von selber spielte, und so Metall, mit dem man die Zither dringt, damit sie spielt, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Das ist eine ganz weitgehende Aussage, dann hätten wir eine vollkommen andere Gesellschaft. Andere übersetzen den letzten Halbsatz auch wie mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Das ist das älteste bekannte schriftliche Zeugnis eines alten Traums der Menschheit, nämlich, dass man dem Zwang zur Arbeit entfliehen können, müsste, sollte, will. Epikur, ein Philosoph, den ich im Übrigen sehr empfehle, der sagt, nur, worauf kommt es an im Leben? Im Leben kommt es an, darauf an, die Lust zu maximieren und das Leid zu minimieren. Und weil die Götter nicht blöd sind, sagt er, zumindest ein blöder als die Menschen, machen die natürlich genau dasselbe. Und deswegen sagt er, ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Und das ist übrigens, Epikur ist übrigens der antike Philosoph, mit dem die Kirche nie was anfangen kann. Also den Aristoteles und den Platon und so, den haben sie immer irgendwie integrieren können. Aber der Epikur war immer verrufen. Epikureer ist zum Teil in bürgerlich-konservativen Kreisen heute noch ein Schimpfwort. Mit dem Epikur konnte man nichts anfangen, umso interessanter der Mann. Ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Welch ein Unterschied zu diesem Satz. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das sagt Paulus, der Begründer des Christentums. Welch ein Unterschied. Und dieser Satz wird uns öfter in der Geschichte noch begegnen. Bei den Nazis, bei Stalin zum Beispiel, sind nur die Highlights. So, und wie man weiß, hat dieses Christentum nun die nächsten 2000 Jahre Geschichte in Europa und dann auch darüber hinaus doch sehr maßgeblich geprägt. Im Mittelalter schon der berühmte Spruch des Benediktinerordens, also ora et labora, bete und arbeite, das waren so die zwei Punkte, die man erfüllen muss, so kommt man dann zu Gott, über inniges Beten und harte Arbeit. Die mittelalterliche Ständeordnung, die jahrhundertelang stabil war und gehalten hat, hat im Grunde genommen auf drei Säulen beruht. Nämlich die einen waren fürs Beten zuständig, also die Mönche, die anderen waren fürs Kämpfen zuständig, die Ritter, und die anderen, die Bauern, waren fürs Arbeiten zuständig. Ja, und mit der Reformation, mit der beginnenden Neuzeit, gerät dann sehr viel ins Wanken, sehr viel aus dieser mittelalterlichen Starre, die über Jahrhunderte irgendwie gehalten hat. Es wird Amerika in Anführungszeichen entdeckt, es beginnt der Kolonialismus, Handelswege, weltweite Handelswege, es beginnen Raubkriege auch um Einflussgebiete und Ausbeutungsgebiete. Und der frühe Kapitalismus nimmt einen Aufschwung wie noch nie. Und diese Entwicklung spiegelt sozusagen auf der Ebene der Ideologie wieder und befördert gleichzeitig, andersrum wieder, die Reformation. Martin Luther ist unter anderem ein absoluter Verehrer der Arbeit, und zwar in einem Ausmaß, wie es das vorher noch nicht, auch im Christentum, noch nicht gegeben hat. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen, sagt er. Also der Fisch schwimmt halt, der Vogel fliegt, der Mensch arbeitet halt. Das ist was. Das ist vollkommen klar. Müßiggang ist Sünde. Und zwar wieder Gott und deinen Nächsten. Also erinnere an Homer, das größte Ziel im Leben ist der Müßiggang. Oder an Epikur, ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Und das ist Luther. Ja, und in der Zeit entstehen dann auch die ersten modernen Lohnarbeiter, die man im modernen Sinn als Lohnarbeiter bezeichnen kann. Das waren die Soldaten. Die Soldaten, also die ihren Sold kriegen. Weil die Herrscherhäuser hatten in dieser Zeit, mussten für die immer aufwendiger werdenden Kriege tatsächlich, da hat es nicht mehr gereicht, dass man irgendwelche Bauern mal aushebt und sagt, so jetzt müsst ihr Krieg spielen, sondern man brauchte stehende Heere und die mussten unterhalten werden. Da gibt es dann auch eine Explosion der Geldwirtschaft. Die ersten Lohnarbeiter waren die Soldaten. Auch das ein interessanter Hinweis auf die Geschichte der Arbeit. Man kann diese beginnende Neuzeit oder die letzten 500 Jahre auch beschreiben als die Geschichte des Siegeszugs der Uhr, die immer mehr unser Leben bestimmt. Also im 12. und 13. Jahrhundert tauchen in Norditalien die ersten Turmuhren auf, zuerst auf den Kirchtürmen, später dann auch auf den Rathaustürmen, da war schon Konkurrenz, also was säkular, die säkulare Stadt hat, wir haben dann auch einen, das Rathaus, die Bürgerschaft hat auch eine Uhr und nicht mehr nur die Bischöfe. Die Turmuhr, so, aber da guck mal, eben ab und zu mal ist ganz gut zu wissen, wie viel Uhr ungefähr ist. Also, dass jetzt einfach nur die Sonne aufgeht und irgendwann untergeht und so, das beginnt dann schon nicht mehr ganz zu reichen, weil die Zeit etwas mehr schon vertaktet ist. 16. Jahrhundert erfindet dann Hähnlein in Nürnberg das berühmte Nürnberger Ei, also die erste Taschenuhr. Wenn jetzt der Kaufmann in der Kutsche sitzt und dann kann er nicht irgendwo hoffen, dass da gerade mal ein Kirchturm vorbei, wie die Uhr ist, dann muss er mal gucken. Und dann klappt er sein Nürnberger Ei auf und dann sagt er, oh, es ist 16:30 und jetzt muss ich aber mal dem Kutscher da vorne sagen, beeil dich mal ein bisschen, dann, sonst verpasse ich vielleicht meinen Geschäftstermin. Ja, deswegen gibt es das Nürnberger Ei. Und im 18. Jahrhundert erblickt eines der fürchterlichsten Folterinstrumente, die sich die Menschheit je hat einfallen lassen, das Licht der Welt, nämlich der Wecker. Der Wecker. So was gab es früher gar nicht. Es gab so ähnliche Wecksysteme mal in der Antike für Soldaten, dass sie morgens irgendwie den Angriff des Feindes nicht verpennt haben. Das war aber sozusagen das einzige, in etwa Vergleichbare, was man kennt. Auch dieser Hinweis, also auch die Vorgeschichte des Weckers, auch sehr bezeichnend. Im 19. Jahrhundert ist dann die Siegeszeit der Wohnzimmeruhr, also es ist schon nicht mehr nur irgendwie, hat nur noch mit Arbeit zu tun, sondern dein ganzes Leben ist praktisch mal nur eine Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, unser ganzes Leben wird immer mehr vertaktet, es geht um Stunden, halbe Stunden, Minuten und im 20. Jahrhundert dann die Armbanduhr, später das Smartphone und weiter. Unser ganzes Leben ist immer mehr nach dieser Zeit vertaktet, muss immer mehr gemessen werden und wir können sagen, wir haben in diesen 500 Jahren eine ganz schöne Diktatur aufgebaut, unter der wir leben. Also das ist die Geschichte der Neuzeit, die man auch so lesen kann. Und diese Uhr und diese Zeitmesserei, der wir alle unterworfen sind, hat viel mit Arbeit zu tun und darauf komme ich dann auch noch gleich. Ja, und mit diesem beginnenden Industriekapitalismus dann, 18. Jahrhundert in England zuerst, beginnen dann auch die ersten Theoretiker. Was ist das überhaupt, was sich da so entwickelt in der Gesellschaft und ist das gut oder ist das schlecht und was wird dann raus? Und der erste Nationalökonom, der sich wirklich hauptsächlich eben mit der Frage befasst, wie funktioniert denn diese Wirtschaft, was ist denn die Wirtschaft überhaupt, ist Adam Smith. Der die Arbeit als Quelle allen Reichtums bezeichnet und dieses ungeheure Anwachsen der Produktion, sagt er, in allen Gewerben als Folge der Arbeitsteilung führt in einem gut regierten Staat zu allgemeinem Wohlstand. Das ist im Grunde genommen immer noch also die Position des Liberalismus, Verteidiger der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus, oder wie immer man es nennen will. Nun war das aber so, dass diese Arbeit, die da die Quelle an Reichtum sein soll, nicht so einfach in die Leute reinzutragen war. Was haben die allerersten Fabrikarbeiter gemacht? Die haben 2 Tage gearbeitet und da gab es Tagelohn. Und wenn der 2 Tage gearbeitet hat und das Geld hat gereicht, dann will er nicht mehr schaffen, dann bin ich blöd. Ja, dann habe ich das Geld erstmal verjubelt, ist doch klar. Und dann waren sie halt mal 5 Tage wieder nicht in der Fabrik. Und dann hat das Geld nicht gereicht, dann sind sie halt mal wieder angetanzt. Ja. Und so kann natürlich ein Kapitalismus nicht funktionieren. Also was hat man gemacht? Man hat die Löhne gesenkt. Und zwar so gesenkt, dass sie halt zunehmend mehr arbeiten mussten. Und dass die Frauen, die Kinder alle arbeiten mussten und so weiter. Das. Und in diese Zeit fallen auch die sogenannten Zucht- oder Arbeitshäuser, die eingerichtet werden, in denen den Menschen mit brutalsten Methoden, den Menschen beiderlei Geschlechts, mit brutalsten Methoden, der Zwang zur Arbeit eingeimpft wird. Es gibt Gerichte, wo Leute in Gruben angekettet wurden, die Gruben sind vollgelaufen mit Wasser und die hatten Schöpfkellen und die mussten den ganzen Tag um ihres Überlebens willen schöpfen, schöpfen, schöpfen, weil sonst wären sie halt ertrunken. zu dem einzigen Zweck, dieses faule Pack zur Arbeit zu zwingen. Lernen, was arbeiten heißt. Das sind die Zucht- und Arbeitshäuser. Eine lange Geschichte dazu. Der Robert Kurz schreibt in seinem Schwarzbuch Kapitalismus dazu recht viel auch, also Erschütterndes auch, wie diese Arbeit und diese Arbeitsmoral in uns bzw. in unsere Vorfahren hineingeprügelt worden ist. Und diese Zucht- und Arbeitshäuser, die gab es lange noch. Also ich habe das noch mitgekriegt, in der alten BRD wurden sie in den 70er Jahren erst überhaupt abgeschafft. Da gab es immer noch Unterschied zwischen normaler Knast, normalem Gefängnis und Zuchthaus. Und das ist aus Meyers Konversationslexikon 1888, also Kaiserreich, Definition dieser Zucht- und Arbeitshäuser: Anstalten, in welchen die Zwangsarbeit als Mittel der Bestrafung dient und welche neben der Bestrafung zugleich die sittliche Besserung der Sträflinge erzielen wollen. Und Zwangsarbeitshäuser für hartnäckige Bettler und gemeinschädliche Müßiggänger, in welchen diese durch Zwang zum Fleiß angehalten werden. Also, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, ja? Man beachte, Müßiggänger sind gemeinschädlich. Die Müßiggänger, schiebt beiseite übrigens, sinkt dann die Arbeiterbewegung in der Internationalen. War nicht so weit weg von Meyers Konversationslexikon. Und diese Arbeiterbewegung, die da entsteht, das ist schon die Bewegung derjenigen, in die diese Arbeit schon hineingeprügelt wurde. Das sind nicht mehr die, in den allerfrühesten Anfängen der Arbeiterbewegung, die sogenannten Luditen, da gab es mal so noch Aufstände, die sogenannten Maschinenstürmer, die haben sich dann noch gewehrt, gegen reingezwungen zu werden, aber der war recht schnell vorbei. Und die eigentliche Arbeiterbewegung, die dann auch groß wurde und stark und ja viel die gesellschaftliche Entwicklung vielerlei Hinsicht geprägt hat, das ist die Bewegung derjenigen Leute, die nicht mehr rebellieren gegen die Arbeit, sondern die sich möglichst gut einrichten wollen in dieser Welt der Arbeit. Und die Arbeiterbewegung, gerade im 19. Jahrhundert, verherrlicht dann die Arbeit. Und geradezu religiös entstehen solche Bilder, die Göttin Arbeit, wir beten alle die Arbeit an. Und auf der theoretischen Ebene besorgt es dann vor allem Friedrich Engels. Dann sagt, die Arbeit ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens. Sie hat den Menschen selbst geschaffen, Luther. Also die Überhöhung der Arbeit, die Arbeit ist sozusagen das Größte. Zur Ehrenrettung der Arbeiterbewegung muss man sagen, es gab auch Dissidenten. Einer davon, Paul Lafargue. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehenden Arbeitssucht. Zur Schande der Arbeiterbewegung muss man sagen, dass Leute wie Lafargue sich nicht durchgesetzt haben in ihr. Und auch die haben die Arbeit verehrt ohne Ende. Das ist ein Wahlplakat aus der Weimarer Zeit. Arbeiter der Stern und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Man kann den Nationalsozialismus überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht versteht, welch riesengroße Bedeutung die verherrlichte Arbeit hat für den Nationalsozialismus. In diesen 12 Jahren schreibt einer in einem Buch Folgendes: In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr Fron. Die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Schreibt ein Anton Zischka in einem Werk namens Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei, erschienen 1941 in Leipzig. Das war so die Ideologie. Und als Nationalsozialismus, die ohne diesen Bezug auf die Arbeit überhaupt nicht erklärbar, vorstellbar ist. Und um das nochmal besser zu verstehen, was der Nationalsozialismus war, empfehle ich sehr, den Film Jud Süß sich anzugucken, den Originalfilm Jud Süß, der 1940 in die Kinos kam. 19 Millionen Menschen gingen rein, so viele wie noch nie zuvor. Es war ein absoluter Kassenschlager. Und nicht, weil sie der Blockwart reingetrieben hat, sondern weil sie dort genau das gesehen und erlebt haben, was ich selber gedacht, gefühlt, gewünscht und gehofft haben. Und in diesem Film spielt die gierige Raffgier, man sieht es hier den Leuten ins Gesicht geschrieben, die jüdische Raffgier, die Rolle des Gegenspielers zu denen hier, und das verkörpert die ehrliche, aber betrogene deutsche Arbeit. Darum geht es. Und am Ende dieses Filmes wird der gierige Jude hängen, zur tiefen Befriedigung des ganzen umstehenden Volkes, weil genau das war, was das Volk in dem Film sich gewünscht hat, und das war auch, was die Zuschauer 1940 sich gewünscht haben. Dieser Film ist sozusagen der Vorläufer von Auschwitz, und die Wannsee-Konferenz findet bald nach diesem Kassenschlager dann auch statt. Und in Auschwitz hat die ehrliche deutsche Arbeit sich von der gierigen Raffgier, die zu einem guten Leben kommen will, ohne ehrliche Arbeit befreit. Und deswegen steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz. Das kann sich ja keiner so richtig erklären. Also der normale Marktwirtschaftsfan kann sich das, was haben die Nazis immer in Arbeit, ist doch eine gute Sache irgendwie oder so, aber auch der, ich sage immer, Mainstream-Linke, Altlinke, irgendwie Arbeiterklassen-Fan, ja, kann damit auch nichts anfangen. Aber deswegen steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz, weil die gute, ehrliche deutsche Arbeit sich von der jüdischen Raffgier, die ohne arbeiten zu wollen, zu einem schönen Leben kommen will, befreit hat. Ich habe dieses Plakat im Netz gefunden. Arbeit, der Schutz gegen Anarchie. Also dieser Arbeitsmann, der entschlossen hier diese fürchterliche Schlange der Anarchie hier zerschmettert. Klar, es ist aus den 20er Jahren, man sieht so. Aber von wem ist es? Ich konnte nicht rausfinden, von wem dieses Plakat ist. Und ich glaube, das ist symptomatisch. Ja? Das könnte von den Kommunisten sein, von den Sozialdemokraten, von den Nazis, von den Bürgerlichen. Genau, das verweist darauf, auf diese Verehrung der Arbeit, quer durch die ganze Gesellschaft, quer auch durch politische Lager. Und die gibt es im Prinzip auch heute noch. Also wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, das wird man erstmal so irgendeiner IG Metall zurechnen oder vielleicht der Linkspartei oder so. Aber das ist, wie wir hier sehen, durchaus auch CDU-kompatibel. Das ist Konsens. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Und was macht man dann, wenn man endlich einen heiß begehrten Arbeitsplatz hat? Da macht man Überstunden ohne Ende. Ja. Und schafft und schafft und schafft. Und das stand kürzlich in der Zeit, ja. Deutsche Angestellte pausenlos im Dienst. 259 Millionen Stunden arbeiten die Deutschen jährlich im Urlaub. Im Urlaub. 6,4 Millionen Deutsche sind einer repräsentativen Umfrage und so weiter und so weiter im Urlaub für ihren Chef tätig. Demnach opfert der Durchschnittsangestellte 1,4 Stunden pro Urlaubstag für die Firma. Auf alle Deutschen hochgerechnet macht das 259 Millionen Stunden. Die meisten kümmern sich dabei um E-Mails. Ja, und die Fakten, das weiß jeder, der in der Arbeitsmühle drin ist, sehen dann halt so aus. Burnout greift um sich, wenn Arbeit krank macht, das sind jetzt einige Schlagzeilen. Nichts geht mehr, wenn der Druck im Job zu groß wird, Angestellte sich ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen fühlen, unter Angstzuständen leiden, nicht mehr schlafen können, weniger leistungsfähig sind, folgt meist die Diagnose Burnout-Syndrom. Krank durch Arbeit, Mehrheit der Deutschen klagt über Stress im Job. Herz krank durch Überstunden. Krank durch zu viel Arbeit, Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden. Frust bei der Arbeit, jeder Zweite ist unzufrieden mit seinem Job. Null Bock auf den Job. Fast 87% der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job. Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef. Ich schneide öfter mal was aus Welt Online aus, und zwar ganz bewusst, weil die Welt nun absolut nicht im Verdacht steht, ein Kampfblatt des Antikapitalismus zu sein. Und umso interessanter ist es dann gerade aus solchen Medien auch sozusagen Belege zu finden. Ständige Erreichbarkeit macht Mitarbeiter krank. Zwei Drittel, gab es eine Umfrage, die Krankenkassen gemacht haben, zwei Drittel der Befragten leisten regelmäßig Überstunden. 22% wird erwartet, dass sie auch im Privatleben für dienstliche Angelegenheiten zur Verfügung stehen. Auffällig, dass Erschöpfungszustände und Vereinbarkeitsprobleme häufiger bei Beschäftigten vorkommen, die auch in ihrer Freizeit für ihren Job verfügbar sind. Naja, auffällig, aber doch nicht verwunderlich. Hier der Spiegel. Fehlzeiten wegen psychischer Belastungen steigen stark. Stress führt zu immer höheren Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Seit 2001 haben sich die Ausfälle fast verdoppelt. Und immer mehr Leute suchen einen Zweitjob in ihrer Freizeit, und zwar nicht nur, weil sie sich mehr leisten wollen, sondern oft ist es auch die Notwendigkeit, die Kosten des Alltags besser bewältigen zu können. Es steigt die Zahl der Menschen, die in ihrer Freizeit zusätzlich arbeiten müssen. Ja, und entsprechend ist der Zustand unter den Arbeitnehmern. Was wünschen sich ganz, ganz viele Leute, die in der Arbeitsmühle drinstecken? Eine große Mehrheit. Raus. Ältere Arbeitnehmer, die wollen möglichst schnell raus. Aber auch junge und Gebildete wollen früh in Rente. Arbeiten bis 67 für die meisten Deutschen unvorstellbar. Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele Deutsche träumen davon, knapp 40%, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage, ein Jahr jetzt alt. Repräsentative Umfrage, wurden die Leute gefragt, wie lange sie denn eigentlich so arbeiten wollen. Und es sind genau 2%, die länger als 65 arbeiten wollen. Genau 2%. Und mehr als ein Viertel will sogar schon bis 59 oder früher aufhören. Das ist die Stimmungslage. Und was ist die Antwort? Das ist die Antwort. Rente mit 67, mit 70, mit 75, wird alles schon geredet. Und es ist doch ein offenes Geheimnis, dass wer heute 20 und 30 ist und die Entwicklung so weitergeht, er mit 80 noch nie und nimmer eine Rente kriegen wird, weil er irgendwie davon leben können wird. Das ist doch ein offenes Geheimnis, das jeder weiß im Prinzip. Alles schreit nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. IG Metall fordert Beschäftigungssicherung hier, die Schleckerfrauen, hier Verdi, öffentlicher Dienst. Um das mal einzuschieben, ich selber habe lange im Klinikum gearbeitet, ich war Personalrat im Klinikum Stuttgart und ein Gewerkschafter. Ich habe auch für Arbeitsplätze erhalt und mehr Stellen in Krankenhäusern gekämpft und so weiter und mehr Geld für Krankenhäuserkampagnen gemacht. Also es geht nicht darum zu sagen, guck mal, wie blöd die Leute sind, sondern es geht darum zu sagen, wie blöd sind Zustände, die uns zwingen, ständig um diese beschissene Arbeit kämpfen zu müssen, weil wir ja davon leben. Darum geht's. Ja, und wenn man dann also einen dieser begehrten Arbeitsplätze hat, ja, dann gibt es so einen berühmten Witz aus der Arbeitswelt. Der geht so: Montags morgens begrüßt man sich am Arbeitsplatz mit dem Satz, es will wieder nicht Freitag werden. Ne? So, das ist so, habe ich oft auch selbst erlebt und auch selber gesagt, ja, und dann lacht man so irgendwie. Ja. Aber bei näherem Hinsehen, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das ja nicht zum Lachen. Weil wenn man sich montags morgens begrüßt mit dem Satz, es will wieder nicht Freitag werden, dann gibt man ja zur Kenntnis, dass man eigentlich am allerliebsten 2/3 seiner Arbeitszeit gar nicht erleben will. Gar nicht erleben will. Was ist dieses Ding, die Arbeit? Und jetzt wird es ein klein wenig auch theoretischer, muss man gleich ein bisschen Ausflug auch in Theorie machen, um ein bisschen auf den Grund zu kommen. Ich habe ja, wie gesagt, auch Materialien dabei hier. Und das kann auch hier nur eine Anregung sein. Auch das, was ich jetzt sage, wird sehr verkürzt sein. Und versteht es bitte als Vorschlag, sich mehr noch, als es jetzt heute möglich ist, sich mit diesem Thema auch zu befassen. Bei dieser Arbeit, die uns beherrscht, geht es um dieses Ding da. Nämlich um arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Um dieses Prinzip geht es. Und was ist dieses Prinzip oder warum herrscht dieses Prinzip? Wir müssen einen Großteil unseres Lebens verkaufen, damit wir den Rest unseres Lebens dann irgendwie fristen können. Was ist das? Korrekt, ein Schnellkochtopf. So, jetzt keine Angst, jetzt kommt nicht die Werbeeinlage hier. Dann sehen wir mal an. Wir haben so einen Schnellkochtopf. Und mit diesem Schnellkochtopf kochen wir uns ein lecker, super feines Gericht. Schmeckt wunderbar. Und zwar in 5 Minuten statt seither herkömmlich in 20 Minuten. Also wir haben jetzt 15 Minuten gespart. Das Gericht schmeckt lecker. Sind sogar mehr Vitamine drin und ist eigentlich noch besser als vorher. Wir haben 15 Minuten gespart. Was macht ein normaler Mensch mit den 15 Minuten, die er gespart hat? Na, man macht irgendwas, man telefoniert mit der Freundin oder man hört Musik oder spielt mit dem Kind oder setzt sich auf den Balkon und guckt in die Wolken oder man lebt irgendwie auf eine Art. Ist doch toll, dass man jetzt 15 Minuten mehr Zeit hat. Aber unsere Wirtschaft sieht es nicht so. Unsere Wirtschaft geht mit dem Schnellkochtopf vollkommen anders um. Die sagt, aha, jetzt machen wir aber ganz, ganz viele Gerichte. Wir haben jetzt Zeit. Wir haben ja eingespart. Wir können ja jetzt in den 20 Minuten 4 Gerichte machen. Und dass du die gar nicht alle essen kannst, das interessiert doch gar nicht. Das ist doch vollkommen uninteressant. Du musst halt Käufer suchen für diese 4 Gerichte. So funktioniert der Schnellkochtopf in dieser Wirtschaft. Du musst Käufer suchen. Und warum musst du Käufer suchen? Naja, weil der Markt entscheidet. Der Markt ist letztendlich die Instanz, die über uns entscheidet. Wir sind in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft, voneinander isolierte Wareneigentümer und wir produzieren nicht für unsere Bedürfnisse, sondern für eine anonyme Macht. Und das ist der Markt. Und dieser Markt, das ist der eigentlich Herrschende im Kapitalismus. Ich sage übrigens viel lieber Kapitalismus, weil Kapitalismus sagt man so schnell dahin und alles in irgendeinem Kapitalismus. Aber man sollte, glaube ich, etwas verstanden haben von dem Ding, das diesem Ismus den Namen gibt. Und deswegen, schon wenn man Kapitalismus sagt, wird, glaube ich, deutlich, dass sehr viele Leute, die so meinen, ja, Kapitalismus ist irgendwie scheiße, schon gar nicht erklären können, was eigentlich Kapital ist. Und deswegen, das nur am Rande, ich werde das nicht übermäßig vertiefen, aber Leute, die was gegen Kapitalismus haben, sollten sich ein Stück weit mit dem Kapital überhaupt mal befassen. Meine These ist, dass die Misere der Linken ganz viel damit zu tun hat, dass sie nie wirklich verstanden hat, gegen was sie eigentlich ist, wenn sie gegen den Kapitalismus ist. Und in dieser Waren produzierenden Gesellschaft, das ist eigentlich noch ein treffenderer Begriff eigentlich als Kapitalismus, in dieser Waren produzierenden Gesellschaft ist die Produktion von stofflichem Reichtum, also leckeres Gericht oder ein Buch oder ein Laptop oder ein Stuhl oder was auch immer, dieser stoffliche Reichtum, die Produktion ist nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist die Produktion von abstraktem Reichtum, nämlich von Wert. Wert muss produziert werden. Und da muss man aufpassen, weil die Alltagssprache ist oft, die vernebelt oft die Köpfe, statt dass sie erhält. Und so in der Alltagssprache ist Wert irgendwie sowas wie Wertschätzung. Also was, da gibt es das, dieses Bild, wo ich bei meiner Großmutter auf dem Schoß sitze, ist mir ganz viel wert, oder die Beziehung zum Menschen ist mir ganz viel wert und so. Und bei diesem Wert, in diesem Sinn, geht es nicht um die Alltagssprache Wertschätzung, sondern da geht es darum, dass Menschen bestimmten Beziehungen, Verhältnissen und so weiter einen ideellen Wert beimessen, sondern es geht um was anderes, um ein gesellschaftliches Äquivalenzprinzip. Und das Maß für diesen Wert, also was gibst du mir, was gebe ich dir und wie drücke ich das aus, das wird gemessen in der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit für die Herstellung eines Produkts. Also wer leckere Gerichte verkaufen will und mit dem Schnellkochtopf, und es gibt einen Schnellkochtopf, der wird innerhalb von 5 Minuten ein Gericht produzieren. Und das bestimmt den Wert. Wenn einer noch keinen Schnellkochtopf hat und dann halt 20 Minuten braucht, dann sieht es für ihn schlecht aus auf dem Markt. Und man sieht, man erinnere sich an die Uhr, an die Diktatur, dass dieser Wert, der uns regiert, gemessen wird in Arbeitszeit. Also letztendlich macht Arbeit diesen Wert aus. Was ist Kapital? Nur ganz kurz. Was ist es, was letztendlich in dieser Maschine steckt? Möglicherweise über Generationen. Oder hier im Bodenschätzen. Dass dieser Goldklumpen, der kann ja in der Erde liegen, der lag ja Millionen in der Erde, aber der muss ja irgendwie rausgeholt werden, muss bearbeitet werden. Kapital ist letztendlich nichts anderes als angehäufte Arbeit. Angehäufte Arbeit, zum Teil über Generationen hinweg. Das ist Kapital, sich immer wieder neu verwertende Arbeit. Und das ist ganz zentral auch zu verstehen bei einer Kapitalismuskritik, die auf der Höhe der Zeit ist, dass, oder auf der Höhe, oder in der Tiefe, eigentlich in der notwendigen Tiefe der Erkenntnis auch ist, dass Kapital letztendlich nichts anderes ist als Arbeit. Weswegen auch diejenigen, die damals dieses Plakat gemacht haben, Arbeit soll das Land regieren, ja, die haben, glaube ich, irgendwie nicht ganz verstanden, um was es geht, weil da kann man nur sagen, ja, aber das tut sie doch schon. Ja, das tut sie doch schon. Das ist irgendwie keine, Alternative. Und das war ja auch das Dilemma des Realsozialismus, von wegen Herrschaft der Arbeiterklasse und so weiter, dass dahinter die Überlegung stand, wenn die Arbeit sozusagen an der Macht ist, dann sind die Verhältnisse durchbrochen. Ja, und dann geht's vorwärts, wie sagt Khrushchev auf dem 21. Parteitag 1959, auf zu den lichten Höhen des Kommunismus. Ja, das war, und zwar durch die Herrschaft der Arbeiterklasse. Aber, kann man viel sagen über die Geschichte des Realsozialismus, man weiß, wie sie ausgegangen ist. Und das hatte eben ganz viel damit zu tun, dass dieses System eben nicht aus dem Kosmos der warenproduzierenden Gesellschaft ausgebrochen ist, weil letztendlich Arbeit identisch ist mit Kapital. Und in dieser warenproduzierenden Gesellschaft ist die Produktion von abstraktem Reichtum Selbstzweck. Dieser Wert, der muss sich einfach endlos weiter vermehren. Darum geht es. Und deswegen hat dieser Kapitalismus von Anfang an von seiner Logik her bestimmte Zwänge eingebaut, die sich durch die ganze Gesellschaft ziehen und der wir alle unterliegen, ob wir wollen oder nicht. Man spricht auch von dieser Wertverwertung. Dieses kapitalistische System muss ständig grenzenlos wachsen. Es kann nicht aufhören zu wachsen, sonst gerät es in die Krise. Also wenn das Wachstum stottert, dann jammern alle. Also die Unternehmerverbände jammern, die Gewerkschaften jammern, die Politiker jammern, und zwar ganz egal welche Partei, und zwar alle, nicht weil sie blöd sind, sondern aus richtigen Gründen. Die Unternehmer jammern, weil ihre Profite gefährdet sind, die Gewerkschaften jammern, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind, und die Politiker jammern, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind. Wir haben alle recht. Ja. Aber das heißt, herrscht kein Wachstum, und zwar herrscht nicht unendlich immer Wachstum, gerät diese Gesellschaft, und zwar die ganze Gesellschaft, in die Krise. Und zwar nicht nur irgendwie, haha, du böses Kapital, sondern wir sind Bestandteil dieses Kapital. Kapital ist nicht das Böse da oben und wir Guten da unten, sondern Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Maximaler Profit. Es ist ein Missverständnis verbreitet, dass Kapital nach Profit strebt. Kapital strebt nach Maximalprofit. Das ist was ziemlich viel anderes, weil im gnadenlosen Konkurrenzkampf der Einzelkapitale um gelingende Verwertung kann sich nur derjenige durchsetzen, der den maximalen Profit rausholt, um dann wieder in der nächsten Runde der Konkurrenz möglichst viel zu investieren in Rationalisierung, um den Konkurrenten verdrängen zu können. Grenzenloses Wachstum, maximaler Profit. Und was produziert wird, ist vollkommen wurscht. Ob jetzt Babynahrung oder Atomraketen oder so, das ist überhaupt nicht interessant für dieses System. Die inhaltliche Frage steht überhaupt nicht. Hauptsache ist Wachstum, grenzenloser Profit und immer schneller. Es wird an dem Beispiel dieses Öko-Autos so deutlich, dass dieses Was vollkommen wurscht ist. Nun gibt es ja Leute, und die verstehen viel mehr von der Sache wie ich verstehe davon eigentlich nichts, ja, die behaupten, es ist möglich, ein Öko-Auto zu bauen. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, wenn ich so an bestimmte seltene Erden und so weiter denke, und mit welchem Ökodesaster die gefördert werden müssen, aber vielleicht liege ich da auch in die Falle, vielleicht kann man tatsächlich ein ökologisches Auto bauen. Nur das ist ja nicht das wirkliche Problem. Das Problem ist, dass eine Wirtschaftsweise, die darauf angelegt ist, immer mehr, Wachstum, Wachstum, Wachstum ohne Ende, maximaler Profit, natürlich auch solche Ökoautos, unendlich viele, bauen muss. Vom Prinzip von ihrer eigenen Logik her. Und das ist das Problem. Nicht die Frage, ob vielleicht ein eigenes Ökoauto möglich wäre. Also wenn man Öko haben will, dann kann es nur mit dem massiven Rückbau der Automobilindustrie gehen. Weil das ist eigentlich jedem klar, dass man die Welt nicht mit unendlich noch mehr Autos immer zuschütten kann. Und dann haben wir halt irgendwann mal achtspurige Autobahnen und zwölfspurige Autobahnen, alle voller Ökoautos. Und das ist ja irgendwie dann auch nicht mehr Öko. Aber das ist die Logik dieses Systems. Nur mal anzugucken, wenn wir uns mal angucken, die Rate der Automobilproduktion seit 2000, dann sehen wir dass tatsächlich, dass da mal Öko war. Ne? Und zwar von 2007 bis 2010 ungefähr ist die Rate deutlich runtergebrochen. Das war Öko, da hat sich sozusagen die Natur erholt. Aber was war da? Da war die Krise. Da war die Krise. Also, wenn Krise, dann Öko. Oder wenn Öko, dann Krise. Aber keine Krise, unöko, funktioniert irgendwie nicht. Das habe ich jetzt kopiert aus dem Schulbuch. Da kriegen die Schülerinnen dann einen ganz besonderen Begriff nahegelegt, nämlich den des Humankapitals. Also da gibt es so Bewertungsfaktoren, ja, Humankapital. Und da geht es, wie man schon vermutet, um die Menschen, ne? Um Human, also was für eine Ausbildung haben sie, welche Abschlüsse gibt es da, wie hoch ist der Beschäftigungsgrad bei den Erwachsenen und so weiter. Und dann gibt es auch solche Listen, wo ist das beste Humankapital auf der Welt, also da jetzt hier in Japan und irgendwie die Italiener, die sind ziemlich schlecht mit ihrem Humankapital. Und das ist einer der übelsten Begriffe, den dieses System überhaupt hervorgebracht hat. Humankapital. Das hat übrigens, und da, also zumindest in dem Buch in Baden-Württemberg, werden die Schüler darüber nicht aufgeklärt, dieses Wort hat es schon mal zum Unwort des Jahres geschafft, 2004. Da gibt es ja so eine Gruppe von Linguisten, die sehr verdienstvoll immer solche Worte rauspicken und es dann zum Unwort des Jahres erklären, mit einer ganz guten Medienresonanz. Und 2004 war also dieses Wort Humankapital schon mal das Unwort des Jahres. Und diese Linguisten haben, wie ich finde, genau richtig darauf insistiert, dass dieser Begriff eben nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben degradiert, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen macht. Genau darum geht's. Jetzt sind alle Humankapital. Und das hat natürlich viele zum Tillen gebracht, gerade die vordersten Verteidiger dieser Wirtschaftsordnung und an vorderster Front natürlich immer die VWL-Professoren und dann einer, der Herr Zimmermann aus Bonn, nennt dann diese Linguisten, die sich getraut haben, den Begriff Humankapital zum Unwort zu erklären, mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber unserer Volkswirtschaft. Ah, klar. Ja. Dabei ist die Wahrheit, auch du bist Kapital. Was bist du denn anderes in der Logik? Du bist Kapital. Ja. Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital und Menschen sind Humankapital. Das ist vollkommen logisch. Alles wird zum Kapital, das sich entweder verwertet oder halt auch nicht verwertet. Da hast du halt Pech. Da hast du halt Pech. Und dann kannst du mal so erscheinen als Human Resources. Oder wenn du auf der Abschussliste stehst, weil wieder mal rationalisiert wirst, dann heißt du personelle Rationalisierungsreserve. Das ist alles so das Managerdeutsch. Ja. Oder wenn dann mal alt bist und nicht mehr so viel beiträgst, dann bist du halt Bestandteil der Rentnerschwemme. All diese Begriffe, die kommen zwangsläufig in einer Welt, in der Menschen halt wie alles andere auch halt Kapital sind. Und Kapital verwertet sich oder verwertet sich nicht. Und Kapital, das sich nicht verwertet, ist wertlos. Das ist die brutale Logik dieses Systems. Was bist du? Wenn man mal rumfragt, wenn man sich kennenlernt, sich vorstellt oder einfach mal so blau, dann irgendwann stellt immer mal die Frage, was bist du? Und wie wird geantwortet dafür, was bist du? Naja, ich bin Arzt, ich bin Lehrerin, Lokführer. Man antwortet immer mit dem Beruf, den man hat. Also keiner sagt doch, ich bin Vater oder ich wandere gern oder ich philosophie gern, ich tanze gern, ich bin ein begeisterter Schwimmer oder so. Sagt das irgendjemand? Nee. Ja? Was bist du? Ich bin meine Arbeit. So sind wir getrimmt drauf. Wir definieren uns über unsere Arbeit. Und vom Blick der Funktionsweise des Gesamtsystems her ist es vollkommen wurscht, was wir arbeiten. Hauptsache Wachstum, Umsatz, Maximalprofit und immer mehr Arbeit. Das ist die abstrakte Logik dieses Systems. Ob wir das mit Atomkraftwerken oder irgendwelcher Giftproduktion, ist egal. Hauptsache Wachstum, Umsatz, Maximalprofit. Und deswegen verwundert es auch so ein Phänomen nicht, dass der geplante Verschleiß immer häufiger wird. Da gibt es sogar einen wissenschaftlichen Begriff, ne? Das heißt geplante Obsoleszenz. Also dass immer mehr Geräte genauso gebaut werden, dass sie nach 2 Jahren Garantiezeit aber garantiert auch kaputt sind. Ja? Garantiert auch kaputt sind. Kaufen für die Müllhalde. Seines Glühbirnen, Computer oder Handys, der Kunde soll ein defektes Gerät nicht reparieren lassen, sondern das Altgerät entsorgen und sich ein neues anschaffen. Diese beabsichtigte, eingeschränkte Lebensdauer nennt man geplante Obsoleszenz. Da gibt es dann eine Dokumentation drüber. Die Verbraucher sollen veranlasst werden, lieber einen neuen Artikel zu kaufen, als den defekten reparieren zu lassen. So, also muss man ja mal vorstellen. Da wird nun dran gearbeitet, dass Produkte möglichst schnell kaputt gehen. Also schon das. Was für ein idiotischer Inhalt. Dafür arbeiten. Dafür machen Leute Überstunden, kriegen Burnout, weil sie Produkte herstellen, die möglichst früh kaputt gehen. So. Damit ist aber nicht Schluss. Ja? Dann, weil die kaputt gehen, müssen die ja wieder produziert werden und muss wieder Arbeit reingesteckt werden in die nächste Generation dieser Dinger, wieder Arbeit. Und dann muss der ganze Schrott ja auch verkauft werden. Das heißt, es gibt unheimlich viel Arbeit in der Werbung. Das ist jetzt nur ein Beispiel hier, kann man anders nehmen, zeigt, wie rasant zum Beispiel die Werbeumsätze von Google steigen, aber ist ja überall so. Also es wird ganz viel dafür gearbeitet, dass die Dinger möglichst früh kaputt gehen, dann wird ganz viel dafür gearbeitet, dass die nächsten Dinger produzieren und dann wird ganz viel dafür gearbeitet, damit dieser ganze Schrott auch wieder gekauft wird. Was da für allein bei diesem Beispiel schon ein Irrsinn drinsteckt, würden langlebige Produkte produziert, würde es ganz viel, viel weniger notwendige Arbeit geben. Und wegen diesem Schrott, wegen diesem Scheiß, ja, leiden Millionen unter Burnout und Überstunden ohne Ende. Das ist aber die Logik dieses Systems. Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission, und dem unterstelle ich mal, dass er was von Arzneimitteln versteht und vom Arzneimittelmarkt, hält 80% aller neuen Arzneimittel für vollkommen überflüssig. Sagt, es ist vollkommen überflüssig, hat medizinisch überhaupt keinen Nutzen. Aber da hängt ein Großteil der Pharmaindustrie dran. Und zwar nicht nur die Gewinne des Kapitals, des Pharmakapitals, sondern auch die Arbeitsplätze der Leute, die dort arbeiten. Wenn du jetzt sagen würdest, dann reduzieren wir halt die Pharmaindustrie um 80%, weil sie ist ja offenbar gar nicht notwendig medizinisch, dann hättest du aber auch sowas wie IG Chemie gegen dich und die Kollegen, weil die sagen, ihr seid verrückt, das ist doch mein Arbeitsplatz. Also ganz viele Menschen arbeiten in der Produktion überflüssiger bis schädlicher Medikamente. Oder Beispiel, das jeder jeden Tag fast in seinem Briefkasten nachvollziehen kann. Jeder kennt diese Unmengen an Möbelprospekten, die ständig in die Briefkästen verstopfen und die zum größten Teil vollkommen ungelesen wohin wandern, sofort wieder in die Papiermülltonne. Ja, da sind ein Haufen Leute beschäftigt, so einen Blödsinn herzustellen. Aber in dem System dieser Konkurrenz und der grenzenlosen Jagd nach Maximalprofit hat das alles seine Logik. Und es ist, wie gesagt, es gibt da eine Interessenidentität zwischen dem Kapital und der Arbeit. Weil auch, ich sage ja, auch die IG Chemie wird tillen, wenn es heißt, na reduzieren wir halt die Pharmaindustrie, die Pharmabranche. Und um nochmals auf das Ökoauto zurückzukommen, diesen Spruch hat schon vor über 20 Jahren ein BMW-Manager losgelassen und der bringt jetzt genau das Dilemma auf den Punkt. Wir wissen ganz genau, dass es viel zu viele Autos gibt, aber unser Problem ist, dass es zu wenig BMWs gibt. Und das ist genau die richtige Logik. Das ist, bei Daimler, bei VW kannst du auf alles übertragen und vor allem sagt es jetzt nicht nur der Manager, sondern der Betriebsrat von BMW sagt genau das Gleiche. Und der Kollege, der bei BMW arbeitet, der kann noch so ein ökologisches Verständnis haben und der kann noch so verstehen, dass es nicht geht, die ganze Welt mit Autos zuzuschütten, dass das irgendwo Irrsinn ist. Das kann der alles verstehen. Aber wenn er selber sein eigenes Leben, das Leben seiner Familie, davon abhängt, dass es möglichst viele BMWs gibt, dann hat er ein Problem. Und das ist genau die irre Logik. Wir verstehen zwar, dass das alles irgendwie irre ist, aber wir hängen doch alle daran. Es muss so weitergehen. Und daran wird auch nochmal deutlich, dass es diesen vermeintlichen, unversöhnlichen Klassengegensatz zwischen Kapitalistenklasse und Arbeiterklasse überhaupt nicht gibt. Es gibt natürlich Gegensätze, die sind aber immanent. Natürlich muss man als Gewerkschafter für höhere Löhne und weniger Arbeitszeit und so weiter kämpfen. Aber wenn es um die Grundlagen dieses Systems geht, dann gibt es keinen unüberwindbaren Interessengegensatz. Vom Standpunkt der Arbeit aus kann man jedenfalls Kapitalismus nicht sprengen. Da muss man sich auf den Standpunkt gegen die Arbeit stellen, wenn man Kapitalismus sprengen will. Und so sieht dann eben die Welt dann aus, die dieser Arbeitswahn, dieser Wahn der überflüssigen, also von sachlich nicht begründbaren Arbeit dann eben hinterlässt. Und zwar in wachsendem Ausmaß. Nochmal, erinnert euch, die Folie kam am Anfang schon. Wie beantworten wir diese Fragen? Empfinden wir die Arbeit als Zwang? Finden wir uns damit ab? Oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Geschichte von John Lennon. Manche sagen, die sei erfunden, weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Ist mir auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie wahr, schön und gut ist. Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter mir immer gesagt, dass es das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf, glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Ich antwortete ihnen, dass sie das Leben nicht richtig verstanden hätten. Und das ist genau die richtige Haltung und die richtige Antwort auf diese Gesellschaft, in der wir leben. Und dann kommen wir mal zurück auf dieses Zitat von dem Aristoteles, wo er spinnt, wo er träumt. Denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff von selber webte und der Zitterschlägel von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Also wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, dann könnten wir eine ganz andere Gesellschaft haben, sagte Aristoteles. Das ist der uralte Traum von der Automatisierung. Dass Automatisierung da ist und wir dann mit unserem Leben was anderes, was Besseres anfangen können als Maloche. Und heute? Ja, heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Was ist denn die Roboterisierung, die Computerisierung anderes als das? Was ist denn der Roboter anderes als ein Werkzeug, das auf erhaltene Weisung oder gar Befehle im Voraus erraten seine Verrichtung wahrnimmt? Nicht nur der Aristoteles würde auf den Straßen tanzen, wenn er das noch hätte erleben können. Wir leben doch in herrlichen Zeiten. Wir leben doch in herrlichen Zeiten. Der 3D-Drucker, eine Entwicklung, die ganz am Anfang steht und die, wie ich finde, revolutionäres Potenzial hat. Also im Schnellkochtopf, da steckt das gute Leben für alle drin. Da steckt da drin. Man muss es nur sozusagen rausholen aus dem Schnellkochtopf. Und wir können heute mit weniger Arbeit denn je so viel stofflichen Reichtum produzieren wie noch nie. Das kann man an 1000 Beispielen belegen, nur zwei. Als 1924 das erste Auto fließbandmäßig produziert wurde, das berühmte Modell Ford T, da steckten in einem solchen Automobil 813 Arbeitsstunden, also vom Reißbrett bis zum Lackierer, 813 Stunden. Heute, oder die Zahl ist 2008, ist auch schon ein bisschen veraltet, die Produktion eines Ford Fiesta benötigt gerade nochmal 12 Arbeitsstunden. 12 Arbeitsstunden stecken da noch drin und der Ford Fiesta ist ein wenig komplizierter als der Ford T von 1924. Die Zahl von 2010 konnte man mit 20 Leuten im Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, in so einem PC stecken noch 3 Arbeitsstunden. Heute noch weniger, weil diese digitale Revolution geht weiter. Man kann wörtlich ernsthaft sagen, schon morgen früh wird mit noch weniger menschlicher Arbeit noch mehr stofflicher Reichtum produzierbar sein. Und in dieser Entwicklung leben wir. Und es ist kein Ende absehbar. Wie kann es sein, dass wir unter diesen herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch ein Skandal. Das ist doch ein Skandal, ja? Dass es heißt, länger arbeiten, länger arbeiten, länger arbeiten, wo die Voraussetzungen doch so günstig sind wie noch nie, dass es genau andersrum gehen könnte. Also die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, Überstunden, Überstunden, Überstunden, die anderen sind arbeitslos. Das heißt, sie werden in der Logik des Systems für überflüssig erklärt. Also bitte nicht von humanen Grundsätzen aus, denn kein Mensch ist überflüssig. Aber die Logik dieses Systems macht aus endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen. Und das ist eigentlich der größte Skandal, den dieser Kapitalismus auf die Welt bringt. Und dieses Problem müssen wir in den Griff kriegen. Und diese Angst davor, überflüssig zu sein, die greift um sich, die treibt Millionen an. Ich bin da auf eine erschütternde Untersuchung gestoßen. Da haben welche mal diese Leute interviewt, die in den Abfallbehältern nach den leeren Flaschen suchen. Und die haben festgestellt, dass die meisten das gar nicht unbedingt wegen dieser Euros machen, sondern sie wollen ein Gefühl haben, nicht überflüssig zu sein. Sie wollen ein Gefühl haben, eine strukturierte Tätigkeit zu haben, die an Arbeit erinnert. Ist das nicht demütigend? Und dann gibt es so andere Entwicklungen der Arbeitswelt, die zunächst mal gut aussehen, die aber auch demütigend sind. Anwesenheitspflicht wird abgeschafft, irgendwie toll, also 70er Jahre das gefordert hätten als Gewerkschaft, da ging man als Gewerkschaft noch nicht mal so weit, dass wir sagen, die Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz muss abgeschafft werden. Heute schaffen Konzerne die Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz. Toll, wir haben gesiegt oder was? Nee, wir haben nicht gesiegt, ja, weil das heißt natürlich, das ist natürlich unter der Überschrift, arbeitet doch wo er wolle, er macht, die Hauptsache seid effektiv, ja. Viele Mitarbeiter haben den Wunsch, zu Hause im Café oder unterwegs zu arbeiten. Entscheidend für Microsoft ist nur das Ergebnis. Gerade das konzentrierte Arbeiten an einem Projekt ist nach Ansicht der Personalchefin in offenen Büros nicht immer hilfreich. Wer in Ruhe arbeiten will, arbeitet von zu Hause und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass du rund um die Uhr nur noch arbeitest. Wenn du nachts um 10, dann machst du halt nachts um 10 nochmal was. Ja? Und du bist immer mehr verfügbar. Kommt daher als irgendwie, Mensch, musst nicht arbeiten, musst nicht anwesenheitspflichtig sein, welche große Freiheit. Aber du erkaufst dir das um den Preis, dass du rund um die Uhr für deine Firma da sein musst. Oder diese Sache mit dem Einfrieren von Eizellen. Jetzt will ich nicht über diese Technik hier selbst reden, bin ich auch viel zu wenig Fachmann darüber und über diese Technik kann man sicher reden, aber das Problem ist, welche Rolle spielt in dieser Kapitalverwertung diese Technik? Ja. Frauen kriegen gesagt, Mensch, was für eine große Freiheit, wir haben eine riesengroße Freiheit, lass doch deine Eizellen einfrieren, ja, und dann hast du die Freiheit, irgendwann nochmal später Kinder zu kriegen. Ob Frau dann aber irgendwann mit 45, viel nachdem sie Karriere gemacht hat, irgendwie dann mal zu dem Schluss kommt, dass vielleicht doch ein bisschen zu spät ist, wenn dann in dem Alter noch Kinder zu kriegen und so weiter. Das ist dann das Problem halt dieser Frau. Ja. Aber das Problem der Firma, die ihr das angeboten hat, ist nicht mehr. Weil für die Kapitalverwertung war wichtig, dass diese Frau genauso verwertbar war, wie sie es gehört. Und das ist eben, das sind die höchst problematischen Zeiten, die sich hinter scheinbar neuen Freiheiten in der Arbeitswelt immer wieder verbergen. Das waren nur zwei Beispiele, gibt viel mehr. Bronnie Ware ist eine Frau in Kalifornien, die eine sehr verdienstvolle Arbeit gemacht hat, ein Buch geschrieben hat, das es meines Wissens noch nicht auf Deutsch gab, also das ist jetzt eine kurze Übersetzung einer Passage aus dem Englischen. Die hat nämlich einige Menschen in den letzten Wochen ihres Lebens begleitet. Sehr alte Menschen, die auf dem Sterbebett lagen, die selber wussten, ich sterbe jetzt demnächst. Und hat diese Menschen sehr sensibel befragt nach ihrem Leben und was ihnen denn wichtig war in ihrem Leben und wie sie denn jetzt im Angesicht des Todes nochmal zurückblicken und sagen, was würde ich genauso machen, was würde ich anders machen und so weiter und so weiter. Sehr interessant, sehr erschütternde Passagen. Hier sagt ein 87-Jähriger, der weiß, dass er der ein paar Tage danach tot sein wird. Tief in meinem Herzen weiß ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Niemand sagt auf dem Sterbebett, wenn er nach den schönsten Momenten in seinem Leben gefragt wird, ach, wäre ich doch damals nur länger im Büro geblieben. Ja? Das ist die Frage nach dem Sterbebett. Was ist uns denn eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und wer betrügt uns um das gute Leben? Aber wir werden schon betrogen um das gute Leben, aber von uns selbst. Wir selber betrügen uns um das gute Leben. Und zwar betrügen wir uns genau so lange um das gute Leben, wie wir glauben, dass es alles alternativlos sei und es keine Alternative geben könne. Empfinden wir die Arbeit als Zwang? Finden wir uns damit ab? Oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? Und so als krankhafter Optimist, der ich nun mal bin, will ich auch ein paar erfreuliche Nachrichten am Schluss noch nennen, die ich jedenfalls für erfreulich finde, können wir darüber diskutieren. Unter einem Teil von jungen Leuten gibt es, jedenfalls an meiner Wahrnehmung, vielleicht seht ihr das anders, dann lasst uns darüber nachher diskutieren, ganz interessante Entwicklungen. Dickes Auto, eher peinlich. Generation Y, wollen die auch arbeiten? Junge Beschäftigte verlangen eine neue Arbeitswelt, sonst ziehen sie weiter zum nächsten Job. Jugend findet Autos nicht mehr sexy. Ich will nicht arbeiten. Wir arbeiten zu viel, meint Leser Tobias Häfele. Dabei gäbe es viel wichtigere Dinge als Karriere, Erfolg und Wettbewerb. Jugend und Beruf, Karriere ist nicht mehr so wichtig. Der Tag hat 24 Stunden. Idealerweise schlafen wir 8 davon. 3 Stunden gehen für unvermeidliche Dinge wie Hausarbeit, Toilettengänge, Duschen, Nahrungsaufnahme drauf. Zählt man noch Arbeitszeit und Anfahrtswege dazu, sind mindestens 20 Stunden des Tages verschwunden. Es bleiben noch 4 Stunden zum Leben. Ich möchte, dass im Zentrum meines Lebens Dinge stehen, die ich gerne mache, die mich bewegen oder begeistern. Davon gibt es mehr als genug, Klavierspielen und, zählt er auf. Generation Relaxed übernimmt Führungsetagen. Für junge Menschen in Deutschland steht das Privatleben weit über Karriere, Geld und Macht. Stattdessen wollen sie privates Glück finden. Oh Schreck, fragt sich die Welt, wie soll denn so ein Berufsleben eigentlich aussehen und funktionieren? Die Industrie- und Handelskammer meint, die Auszubildenden seien faul, ohne Disziplin, hätten kein Interesse. Erfreuliche Nachricht. Ja? Die junge Generation sei zwar leistungsbereit, suche jedoch stetig die kreative Herausforderung, was für unverschämte Ansprüche die haben, und den Sinn in einer Aufgabe. Notwendigen Routinearbeiten steht sie eher kritisch gegenüber. Oder hier, junge Leute, die Top-Jobs hatten und große Karriereaussichten hatten, die steigen aus, verfassen darüber ein Manifest, die Escape Manifesto steht auch im Netz, und sagen, nee, mit uns nicht, das ist nicht unser Leben. Vor 3 Wochen bekam sie eine E-Mail von einem Headhunter aus England. Er bot ihr eine Stelle in einem Energiekonzern an, 70.000 Euro Jahresgehalt plus Firmenwagen. Sie lehnte ab. Klar, bei meinem Lebenslauf wäre das der nächste logische Schritt, sagt sie. Aber ich bin nicht mein Lebenslauf. Meine wirklichen Interessen stehen da nicht drin. Der Headhunter ließ nicht locker. Ob der Job nicht wenigstens mittelfristig was für sie wäre, ihre Träume könne sie nach der Konzernkarriere immer noch verfolgen. Sie antwortete ihm per Mail, ich bin für diese Stelle nicht die richtige. Alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Suche. Ich hoffe, Sie lieben, was Sie tun. Genial. Genial. Laien tauschen, schenken, alles nicht die große Lösung, aber finde ich spannende Ansätze. Wie viele Bohrmaschinen brauchen eigentlich 200 Menschen, die so im Karree zusammenwohnen? Wahrscheinlich nicht die 150, die da liegen. Wenn das nur angefangen, vernünftig organisiert würde, natürlich gäbe es viel weniger Arbeit, aber erfreulicherweise gäbe es viel weniger Arbeit. Was ist eigentlich Lebensqualität? Die Frage muss man sich stellen. Was ist Lebensqualität? Habe ich lieber 3 Uhren oder habe ich mehr Zeit? Möchte ich Ruhe, Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang und Erlebnisfähigkeit opfern, um Karriere zu machen und dem Geld hinterher zu hetzen? Möchte ich zu den 20 Millionen in Deutschland gehören, die an Schlafstörungen leiden? Wie lange hält mein Glück eigentlich an, nachdem ich shoppen war? Was will ich wirklich? Was wir wollen, ist nützliche, sinnvolle, lustvolle Tätigkeit. Aber nicht Arbeit. Und wer meint, ist alles Illusion und so weiter, schöner Traum, aber kann ja nicht wahr werden, dem sei gesagt, die Arbeit geht sowieso unter. Und sie geht, wird die nächsten Jahrzehnte in einem Ausmaß untergehen, das bisher noch gar nicht vorstellbar ist. Und auch das ist bekannt. Auch das ist bekannt. Die Welt, Technik wird jeden zweiten Deutschen, in Deutschland ersetzen. Künstliche Intelligenz und Roboter verändern die Arbeitswelt gravierend. Jeder zweite könnte seinen Job durch technischen Fortschritt verlieren, in Rumänien sogar noch mehr oder auch in USA. 47% der Jobs in USA sind in den kommenden 10 oder 20 Jahren durch Automatisierung gefährdet. Die Arbeit geht sowieso unter und damit muss man umgehen. wo wir sagen, das ist eine schöne Sache, dass die Arbeit untergeht und jetzt müssen wir diesen schönen Prozess sozial verträglich sozusagen umsetzen. Und das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Und deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt. Und zwar massive Arbeitszeitverkürzung. Also 30-Stunden-Woche, 20-Stunden-Woche, 10-Stunden-Woche, Rente mit 40. Das ist alles möglich. Das steckt alles im Schnellkochtopf. Wenn die technische Entwicklung sozialverträglich vernünftig organisiert und umgesetzt werden würde. Und ich empfehle da immer so eine Seite, die heißt 5-Stundenwoche.de. Fürchterliches Layout, 20 Jahre alt, sieht schrecklich aus, ist auch zum Teil, also wenn es so theoretisch wird, nicht unbedingt empfehlenswert. Warum ich sie trotzdem empfehle, da haben Leute schon vor 20 Jahren mal ausgerechnet, wie viel blödsinnige Arbeit es eigentlich gibt, die nur da ist, um dieses Geldsystem am Laufen zu halten, also in den Banken und den Versicherungen, aber auch in der Polizei, in den Knästen und so weiter und ganz viel. Und die kamen damals schon auf den Stand von 20 Jahren, dass wir damals, wenn der Laden vernünftig eingerichtet wäre, mit 5 Stunden Arbeit in der Woche alle wunderbar leben könnten und nicht schlechter, sondern besser leben könnten als jetzt. Das steht an. Ja, also ansteht, dass wir, um mit dem Herrn Zimmermann zu reden von der Uni Bonn, dass wir einfach genau das werden sollen, was der Herr Zimmermann so fürchtet, nämlich mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber unserer Volkswirtschaft. Danke.